Vor den Küsten führten Überfischung und die übermäßige Nutzung von Schalentieren zu einem dramatischen Größenrückgang und einer Verkürzung der Nahrungsketten im Meer. Solche Labors zeigen uns, dass die prähistorischen Menschen bei Pflanzen, Tieren und ganzen Insellandschaften umfangreiche, dauerhafte Spuren hinterlassen konnten. Durch folgenreiche Veränderungen des Bodens und der verfügbaren wilden Ressourcen standen auch die Siedler selbst gelegentlich vor der Konsequenz, dass ihre Bevölkerung zusammenbrach oder die Insel aufgegeben wurde. Das wachsende Fachgebiet der Inselarchäologie hat aber auch gezeigt, dass solche Folgen nicht unausweichlich sind. Und nicht nur das. Sie lassen sich selbst in den schwierigsten Szenarien durch flexible Entscheidungen abwenden. Viele der beschriebenen Gesellschaften, auch solche, die Landwirtschaftspakete mitbrachten, stellten sich mit ihrer Lebensweise auf die neue Situation ein oder veränderten die neue Situation so, dass sie zu ihrer Lebensweise passte. Ein Vorgang, der als Nischenbau durch die Menschen bezeichnet wurde. Manche ergänzten ihre domestizierte Nahrung mit Pflanzen und Tieren aus den tropischen Wäldern oder fischten vor der Küste ihrer Insel an den Riffen oder im tiefen Wasser. Manche sorgten durch Bewirtschaftung der örtlichen Landwirtschaft für den Fortbestand wilder, einheimischer Arten neben den versuchsweise eingeführten Organismen. Wenn Veränderungen in der Dynamik der Ökosysteme zu erkennen waren, konnten die Gruppen auch die Entscheidung treffen, die domestizierten Arten abzuschaffen, den Waldverlust zu vermindern und einen neuen Weg zur Nachhaltigkeit einzuschlagen. Die krasseste Warnung, die von diesen beispielhaft genannten Inseln ausgeht, lautet also nicht, dass die Umwelt auf Inseln von ihrem Wesen her in der Vergangenheit besonders empfindlich war und auch heute empfindlich bleibt. Vielmehr war die Bevölkerung früher in der Lage, ihre Landnutzung und Wirtschaft anzupassen, wenn sie erkannte, dass die Landschaft um sie herum sich veränderte. Die Menschen merkten, wenn die Erde ins Rutschen geriet, Beutetiere verschwanden oder Wälder sich zurückzogen und konnten Entscheidungen treffen. Heute suchen die Kräfte von Armut, Klimawandel, politischen Prioritäten und Großindustrie die Inseln heim und schränken die Handlungsfreiheit der lokalen Bewohner ein. Und wie in allen zuvor erörterten Beispielen angedeutet wurde, waren es immer wieder europäische Mächte, die nach ihrer Ankunft Unruhe stifteten, und kaufmännische Interessen, die den Druck der globalen Konsumentennachfrage mit sich brachten. Ein Thema, das wir in den Kapiteln 10 und 11 noch genauer erörtern werden. Bevor wir uns aber den Anfängen einer Globalisierung zuwenden, die entscheidend über unsere heutige Beziehung zu den Tropen bestimmt, lohnt es sich erst einmal, die enorm großen indigenen Stadtgesellschaften zu betrachten, die sich innerhalb der tropischen Wälder entwickelt haben.